An diesem Pfingstwochenende bringen wir die Wolfshaut von Hans Liebert. Ein Stück über kollektive Verdrängung. Helmut Peschiner hat den Roman des österreichischen Schriftstellers als Hörspiel bearbeitet. Wir senden ihn als Dreiteiler. Elfriede Jelinek nannte die Wolfshaut den ersten radikal modernen Roman der österreichischen Nachkriegsliteratur. 1960 erschienen, wollte sich damals kaum jemand mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Von Schriftstellern und Kritikern gelobt, wurden Roman und Autor dennoch schnell vergessen. Erst die Neuauflage von 1991 brachte Lieberts Text wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Hans Lieberts Geschichte, die Wolfshaut, schildert die Geschehnisse in einem österreichischen Dorf in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Schweigen ist angesagt. Vergessen und verschweigen dessen, was während der Nazi-Herrschaft passiert ist. Schweigen heißt auch das Dorf, in das 7 Jahre nach dem Krieg der Matrose Johann Unfreund zurückkommt und zur Unperson wird, weil er sich nicht an die allgemeinen Regeln halten will. Merkwürdige Todesfälle ereignen sich in den frühen 1950er Jahren im Dorf. Johann Unfreund interessiert sich für die Morde an einer Gruppe von Zwangsarbeitern, die gegen Ende des Krieges dort umgebracht worden waren und an die kein Dorfbewohner sich erinnern will. Und er freundet sich nicht an mit den Schweiglern. Das macht ihn verdächtig. Angst macht sich breit. Hans Liebert, geboren 1919 in Wien, gestorben 1993 in Baden bei Wien, war künstlerisch auf mehreren Gebieten tätig. Beeinflusst von Franz Werfels expressionistischer Lyrik, begann er früh, Gedichte zu schreiben. 1934 besuchte er einen Malkurs bei Albert Paris Gütersloh. Nach dem Gymnasium absolvierte er eine Ausbildung zum Operntenor und spezialisierte sich auf Heldenpartien in Werken Richard Wagners. Die Einberufung zur Wehrmacht ignorierte er und einer drohenden Verurteilung wegen Wehrkraftersetzung entging er, indem er erfolgreich eine psychische Erkrankung vortäuschte. Als Lieberts Hauptwerk gilt sein erster Roman »Die Wolfshaut«. Regie in der Hörspielproduktion führte Robert Matejka. Doch ward ich vom Vater versprengt. Seine Spur verlor ich, je länger ich forschte. Eines Wolfes Fell nur traf ich im Forst. Leer lag das vor mir. Den Vater fand ich nicht. Die Wolfshaut. Hörspiel in 3 Teilen nach dem Roman von Hans Lebert. Für das Radio bearbeitet von Helmut Peschiner. 1. Teil. Die rätselhaften Ereignisse begannen am 8. November, und zwar mit jenem sonderbaren Geräusch, das der Matrose gehört zu haben behauptet. Etwa um 3 Uhr morgens weckte ihn ein Unbehagen, ein ekelhaftes, frostiges Gefühl. Es klang wie Ohrenklingen oder wie eine Äolsharfe, etwa so, als bebte die Luft wie eine straff gespannte Saite. Ärgerlich darüber stand er auf. Er trat vor sein Haus, die Töpferhütte, die einschichtig über der Ortschaft Schweigen am Waldrand kauert, blickte zu den Wolken auf. Am Brunnen füllte er seinen Krug mit Wasser, dann ging er ins Haus zurück, um Kaffee zu kochen. Aber werfen wir erst einen Blick auf die Karte. Das hier ist Schweigen. Hier, südlich davon, liegt Kahldorf. Von Westen her schiebt sich ein Hügelrücken, das Ebergebirge, an Schweigen heran. Die Straße von Kahldorf nach Schweigen führt um den Berg herum. Hier, bei dieser Kurve südlich von Schweigen, befindet sich der verdächtige Ziegelofen. Und nun zurück zur Sache. Gegen 10 kam Hans Höller, der Sohn des Großbauern Höller, mit seinem Motorrad nach Schweigen, betrat den Frisiersalon des Ferdinand Zitter und warf sich breitschenkelig in einen der Stühle. Rasieren! Sofort! Die Irma kommt gleich. Die Irma ließ sich wie immer bitten. Also entschloss sich Ferdinand Zitter, Herrn Höller inzwischen einzuseifen.